Also an so einem kleinen Beispiel sehen wir gut, wie tatsächlich Benjamin es gelingt, von Leuten, die konträr zu ihm standen. Auch in Frankreich hat er oft den Daudet, das war so ein Action Française, Halbfaschist, und andere sehr freundlich zitiert, natürlich nie alles gesagt, was er sich dazu dachte. Das muss man also zu dem Ganzen sehen. Warum jetzt aber trotzdem diese hammerartigen Ausdrücke verbrümmern? In den 68er, 69er Jahren, wenn jemand alt genug ist, sich zu erinnern, war das ja zerschlagen und zertrümmern, war tägliche Arbeit. Jeder Student, der sich auf sich hielt, ging mit einem schweren, imaginären Vorschlaghammer oder mit einem Pressbohrer durch die Uni, dann wurde doch wenig getrümmert und am Ende waren sie Professoren wie ihre vorigen auch. Aber trotzdem die Bildvorstellung, wie kann man eigentlich an einer Uni was zertrümmern, außer dass man manchmal Bücher zum Fenster rausgeschmissen hat oder schnell ein besetztes Gebiet erklärt, das gibt es ja an der Wissenschaft selber nichts zu trümmern. Die Vorstellung ist die, einmal soll aus der Schutthalde, die da entsteht, die neue Einheit entstehen. Auf der anderen Seite ist es aber Wettlauf mit der bürgerlichen Gesellschaft, die selber nämlich auf ihre Weise dauernd die Gebiete ineinander überzuführen versucht. Im letzten konkret ist von Sesler, ein der ebenbürtigsten Nachfolger von Benjamin, eine sehr gute Analyse erschienen von einer Ausstellung 7, Hügel heißt sie, glaube ich. Da heißt es, es geht um Zusammenschau von Kunst und Wissenschaft. Die Wissenschaft soll ihre Bilderfeindlichkeit aufgeben und auch nicht allein ihrer Visualisierungstechniken sich bedienen, sondern das Visuelle in sich einschreiben. Und die Kunst soll von ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit lassen. Diese programmatische Harmonie der beiden Sinnsysteme, die sich in den Kunst- und Wunderkammern der Renaissance ebenso fand wie in Visionen des progressistischen Bürgertums der Gründerzeit, träumt mehr noch von einer weiteren Symbiose. Vernunft und Gefühl als untrennbare Einheit. Das heißt, die bürgerliche Wissenschaft und die bürgerliche Kultur selber erzeugt zum Schein dauernd ein Gemansche von allem in allem. Das ist zum Beispiel in der Documenta jetzt mit, wo man eigentlich im Gegensatz zu den letzten Expo, zu den letzten Weltausstellungen gar nichts mehr lernt, sondern eben nur die Bilder, die man sonst auf der sehen darf, in groß sieht. Damit wird ja der Schleier der Welt, die Fantasmagorie, gerade neu erzeugt. Zertrümmerung ist also von Benjamin aus einmal nötig, um auf der Ruinenlandschaft, die entsteht, die einheitliche Sicht der Welt zu erzeugen, zum anderen, um genau diesen Techniken der Verschleierung und Verknüpfung der bürgerlichen Kultur zuvorzukommen, die ihrerseits uns dauernd in ein Kokon einspinnen will, wo wir uns geborgen fühlen und nochmal die Seele einstrechen unter der großen Bettdecke des Weltalls. Gut, so viel zu dem einen. In der Diskussion müsste nachher klar werden, wie de Boer und seine Leutchen vorgehen, um von sich aus diese Verträumung zu zeigen. Ist nämlich, wie gesagt, Arbeit außerhalb der Fabrik. Wie ich schon sagte, für Benjamin findet das im Passagenwerk vor allem zunächst mal auf den Straßen statt. Die Straßen selber sind Laboratorien, in denen die Menschen in gewisse Ströme gebracht, Gewalt zueinander gebracht werden und so weiter. Jeder kennt nicht den anderen, ist dauernd von Püffen bedroht, erlebt den anderen als Schleier der Menge, ist wie man dann auf der Seite ein Kaffee sitzt und die anderen schlurfen vorbei. Und trotzdem ist damit eine Art von bearbeitet werden verbunden, die zunächst nur passiv ist. Gerade die Passagen hier waren in den 1830er, 20er Jahren waren sie die unmittelbaren Formen, in denen man die Leute dazu bringen sollte, mehr Schaufenster zu gucken, mehr zu kaufen, wie heute Ladenschluss bis 24 Uhr und so weiter. Indem sie hier dadurch gepresst werden, werden sie in eine bestimmte Form bearbeitet. Die ganze Frage, die Benjamin sich jetzt stellt, ist, wie könnte aus diesem Passiven geknautscht und geknotet werden, das Aktive werden, das Besitz ergreifen von der Sache. Dazu braucht er jetzt die Weiterführung des Bildes im Kopf dessen, der es denkt, zum Beispiel Fourier. Der große Utopist Fourier ist der Grad von den Passagen ausgegangen. Und das, was für alle anderen Durchgangsräume war, werden für ihn imaginär Wohnräume. Ausdrücklich spricht Fourier von Maschine. Tausend verschiedene Sorten von Menschen sollen miteinander gekoppelt werden und damit würde jeder seiner Leidenschaft folgen, aber trotzdem im Ganzen das in Besitz greifen, was ihn zunächst selber besitzt. Also Sie kennen wahrscheinlich alle die Beispiele von Fourier, sein Satz, Nero wäre bei mir der glücklichste Mensch geworden. Ich hätte ihn Schlachtermeister werden lassen. Oder die Dreckeknaben. Es gibt eine eigene Sorte von kleinen, struppigen Pferdchen, auf denen sitzen solche Jungs, die gern Dreckssäcke sind, und die dürfen überall rumfegen und alles aufwühlen, was sie haben, und sind hochgeehrt, weil sie eben den Müll wegbringen.